Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 31, Vers 14 bis 16. Ich habe viele Gerüchte über mich gehört und bin von allen Seiten bedroht. Meine Feinde verschwören sich gegen mich und wollen mir mein Leben nehmen. Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Gott segne dieses Wort. Zukunft mit Gott. In diesem Psalm lernen wir wieder lesen, wie er wieder von den Schwierigkeiten, die David hat, König David im Alten Testament, und wie sich das darstellt. Und wir lernen, dass er von allen Seiten, also Leute sprechen Böses über ihn, Gerüchte werden verbreitet, seine Feinde kommen von allen Seiten und wollen ihm tatsächlich wirklich das Leben nehmen. Und er macht also eine unglaubliche Aussage in Vers 15, wo er sagt, doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Und das bedeutet nun, dass er sich nun unterordnet, unserem Herrgott, sich unterordnet und seine Zukunft in Gottes Hand lässt, sozusagen. Manchmal denken wir oft, dass wir unsere Zukunft selber gestalten können, wir nehmen dann Sachen selber in die Hand und oftmals ohne überhaupt Gott zu fragen oder in Gottes Wort zu gehen, ohne Hilfestellung von der Bibel, die unabdingbar ist. Denn wenn wir nicht als reue Sünder zu Christus kommen, dann können wir ihn nicht schalten und walten lassen, denn er weiß ja, er sieht ja, er ist allwissend, allmächtig und allliebend, und wir können all diese Perspektiven und die Möglichkeiten, die Gott hat für unser Leben, gar nicht wahrnehmen, wenn wir ihn ja gar nicht aufrufen. Und hier lädt dann der Vers uns ein, uns wie David und uns Jesus unterzuordnen, also Gott unterzuordnen, und uns unserer Zukunft hoffnungsvoll entgegen zu blicken. Und das ist eine Einstellung auch, dass wir da dieses Versprechen haben. Denn Gott weiß in seiner Allmächtigkeit, was nun Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Unser Herrgott sieht das alles. Und das ist auch nur in der Bibel beschrieben, denn wir haben unseren persönlichen Gott, und das ist unser Jesus Christus, der nur das Beste für uns möchte in unserem Leben. Und seine Zeit und seine Planung und Zeitplanung und sein Zeitrahmen sind oftmals sehr, sehr anders. Und als Christen, die wir nun zu Christus kommen und uns ihm unterordnen, können wir dann in und durch ihn all dieses wahrnehmen und brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft, denn er hat das schon im Griff, unser Herrgott. Und das, so stellt sich das dar, und wir können ihm voll vertrauen, mit allem, denn er ist ja unser Schöpfer. So, lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier und diese Ermutigung aus dem Psalm von David, Psalm 31 hier. Und wir sehen hier, dass es nur Sinn macht, unsere Zukunft mit Gott zu begehen. Also wir vertrauen auf dich und dein Wort, und unsere Zukunft liegt in deinen Händen. Ob wir das nun akzeptieren oder nicht, es ist so. Und Es macht nur Sinn, sich dir unterzuordnen, denn du hast das Allerbeste für uns geplant. Wie sich das nun ausdrückt, das ist dir überlassen, auch der Zeitrahmen. Aber das Wichtigste, was dir am allerwichtigsten liegt, ist, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu dir, unserem Herrn Jesus Christus, wachsen. Und das ist deine Nummer 1 Priorität. Erinnere uns daran, dass wir das nicht vergessen, die wir zu dir kommen und uns dir unterordnen. Und du hilfst uns und sorgst dich um uns, egal was es ist, die Situation, was denn die Situation sein mag. Wir danken dir, Jesus,